Wir sind von kleinen Kindern schon an den Tisch gewohnt. Ja, genau. Ja. Kennst du das auch? Ne? Du weißt das, das siehst du schon. Ja. Genau. Das ist nämlich der Unterschied. Manche kennen das gar nicht. Die musst du erstmal erklären mit rote Kiemen, klare Augen. Ja, richtig. Ja, da muss die Kiemen nicht mehr gucken. Ja, richtig. Tschüss. Ja.